Willkommen. Es ist mal wieder Mittwochabend geworden. Die Weltraumaffen sind da, pünktlich um 8. Ha, heute stimmt es sogar, fast. Ja, wieder mit den fast schon zur geliebten Gewohnheit gewordenen Weltraumaffen-Dialogen heute Abend. Denn außer mir, dem Marsaffen, ist nur noch der Chris da. Hallo Chris. Hallo. Ja, und aber das wird wieder besser. Wir versprechen das. Heute haben wir uns hier den Bericht Männerperspektiven vorgenommen. Der ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auch das B und dann groß MFS und klein J genannt. Sind wir auf dem Weg zu mehr Gleichstellung und das interessiert mich auch brennend. Weiß nicht, wie es mit dir ist, Chris. Ja, absolut. Ich wollte schon mal wissen, wie meine Perspektiven so sind. Vor allem finde ich es gut, dass endlich mal was für Männer gemacht wird. Ja. Also, dass es hier mal nicht um die Frauen im Mittelpunkt geht, sondern dass hier mal die Männer eine Hauptrolle spielen. Das passiert ja viel zu selten. Absolut. In Klammern lacht. Aha, ja, genau. So sieht es wohl aus. Ja, wir hatten das ja gefunden während unseres Sonntagsstreams quasi. Das war ja in der Süddeutschen, glaube ich, verlinkt. In diesem einen Beitrag, den wir da behandelt haben. Und das ist ja also eine sozialwissenschaftliche Repräsentativbefragung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums bzw. Bundesfrauenministeriums. Es ist auf jeden Fall mal wieder Geld in die Hand genommen worden. Unser Geld. Genau. Das ist jetzt hier der Inhalt. Ich weiß nicht, ob wir in die zentralen Befunde reinschauen wollen oder wie wir jetzt systematisch vorgehen. Ich habe mir Ja. das Ganze schon mal angeguckt. Ich glaube, die Systematik ist, wir fangen einfach mal an. Ja, also Auswertung. der Mann hat schon, der Herr, wie hieß er? Drippmann, glaube ich, hat auch schon Rolle vorwärts, Rolle rückwärts im Jahr 2007, also die letzte Untersuchung geleitet und veröffentlicht. Ja, und jetzt hier geht es vor allem auch darum, was ist ein Mann denn überhaupt und welche Typen gibt es und. Ja, es geht irgendwie um den neuen Mann. Es zeigen sich vier gegensätzliche Typen männlicher Geschlechtsidentität. Starker Haupternährer der Familie, 23%. Lifestyle-Macho, 14%. Moderner neuer Mann, 32%. Und postmodern flexibler Mann, 31%. Ja, ich soll jetzt einen Test machen, so wie in so Klatschzeitungen. Wipperband, so hieß er. Ja, wir kommen dann später noch dazu, was die Kategorien so ausmacht. Aber ja, also allein schon Lifestyle-Macho könnte ich mir gleich tätowieren lassen. Ne? Gefällt mir schon mal Absolut. total gut. Aber vier Typen gibt es nur. Wo bin denn dann da ich? Bin ich ein Lifestyle-Macho oder bin ich. Auf jeden Fall. Ein zentraler Befund war, dass die dualistische Frontperspektive Frauen gegen Männer bzw. Frauen als Opfer gegen Männer als Täter direkter oder struktureller Gewalt nur noch in radikalen feministischen sowie in offensiver Umkehrung in maskulistischen Kreisen bestand. Was soll das Ah ja. bedeuten? Dass die anderen alle eigentlich schon ganz cool drauf waren, bis auf die radikalen Feministinnen und die Maskulisten. Warum die Maskulisten dazu nicht radikal sein müssen, verstehe ich schon mal nicht. Weil es gibt doch sicher auch gemäßigte Maskulisten, oder? Die sagen, ich mach halt die Knie in der U-Bahn jetzt nur drei Viertel auf oder so. Schon 2007 gab es den Trend, dass man halt nicht mehr gegeneinander kämpft, sondern gegen äußere Strukturen, Fehlanreize und sowas die Ungleichstellung erzeugen und verstärken kämpft. Ne? Also ja. Das war vor 10 Jahren. Und seitdem gegen hat sich strukturelle einfach Unterdrückung durch die Realität sozusagen. Seitdem hat sich scheinbar das Gelaber von den Leuten geändert, aber an der Realität hat sich so ziemlich gar nichts geändert, wenn ich das richtig sehe. Sonst wären wir jetzt wohl nicht hier und würden immer noch die Unterhaltungen führen, die wir so führen. Ja gut, sie geben ja zu, dass es radikale Feministen gibt, die irgendwie das noch fortführen. Aber dass eine davon Gina-Lisa Schwesig ist, das steht da halt nicht drin. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir so bis morgen Mittag durch. Also es ist schon älter hier, Gleichstellung 2015 wird in dem Ganzen untersucht und halt vor allem auch, was sich verändert hat. Es wurden 3011 Frauen und Männer ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ befragt, sowie in 18 qualitativen Gruppendiskussionen und 80 narrativen Einzelinterviews die Einstellungen und Erfahrungen, Ziele, Motive von Männern vertieft untersucht. Männer bewegen sich weiter. Dieser Satz nimmt den empirischen Befund auf, dass seit 2007 zunehmend mehr Männer Gleichstellung und Maßnahmen der Gleichstellungspolitik befürworten. Ein wachsender Teil der Männer bewegt sich gleichstellungsorientiert weiter vorwärts. Allein schon diese gefärbte Sprache, weiter vorwärts, das ist doch ein Bericht, aber es liest sich jetzt schon wie eine Werbeveranstaltung. Vorwärts immer. Ja. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Die Mehrheit der Männer in Deutschland interessiert sich für das Thema Gleichstellung. Irre, oder? 55% aller Männer interessieren sich für das Thema Gleichstellung. Naja, was Wahnsinn. Heißt interessieren sich? Wie kann man überhaupt in diesem Land, es wird ja quasi verordnet, dass man sich da also man wird ja damit bombardiert. Man kann ja nicht mal in eine Straßenbahn einsteigen, ohne irgendwas vom Paygap zu hören. Zumindest nicht, wenn man in Hannover wohnt. Im Blick auf Gleichstellung im Geschlechter... was? Shit. Im Blick auf Gleichstellung im privaten und beruflichen Alltag sind Männer keine homogene Gruppe. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein Teil der Männer verteidigt in Wagenburg-Mentalität mit gewachsenem Selbstbewusstsein überkommene Geschlechterrollenbilder und Praxen und betont in einer gegenmodernen Haltung die natürliche Geschlechterdifferenz. Gegenmodern. Ja. Realistisch, meint ihr? Ziemlich wertend für ihre wie war das? Was stand hier oben drauf? Befunde. Na. Jetzt kommen halt so die Eckpunkte praktisch, die jetzt später dann im Verlauf von dem Bericht noch weiter aufgelöst werden. Ja, halt die üblichen Fragen zu Partnerschaft etc. pp., Hausarbeit, Berufstätigkeit der Frau. Wollen mehr Männer ein gleichgestelltes Lebensmodell? Aber ich verstehe auch nicht ganz, was ist denn ein gleichgestelltes Lebensmodell? Das dann wirklich, also ich putze die linke Hälfte vom Klo und die Frau putzt die rechte Hälfte vom Klo oder was? Ja, oder der Mann putzt gleich das ganze Klo, um damit wieder gut zu machen, was historisch bedingt irgendwie die Unterdrückung war. Teiltraditionelle Rollenteilung finde ich auch einen geilen Begriff. Das bedeutet, wenn du der Hauptverdiener bist und die Frau im Haushalt was macht und die Kinder, aber wenn man hilft, ja, und die Frau was dazu verdient, das ist dann teiltraditionelle Rollenteilung. Man könnte es auch wirtschaftsfreundliche Rollenteilung nennen, wenn man zynisch wäre. Die relative Mehrheit der Männer will Gleichstellung in der Partnerschaft. Also nicht die Mehrheit der Männer, sondern nur die relative. Ja. Ja, wobei In der jungen Gleichstellung. Generation der unter 30-Jährigen will heute schon die absolute Mehrheit von 53% Gleichstellung, weil die noch nicht wissen, was eine langjährige Partnerschaft mit Kindern etc. pp. Bedeutet in den meisten Fällen. Ja. Deswegen haben die noch eine schön wolkige Vorstellung davon. Außerdem, das, was die unter Gleichstellung verstehen, ist ja auch wieder eine große Variable. Das kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Hier, das ist auch alles so schön. Hier, auf der einen Seite haben sich Zellen traditioneller Männlichkeit etabliert, die eine Rückkehr zu bewährten, klaren und natürlichen, in Anführungszeichen, Formen von Männlichkeit wollen. Das Spektrum innerhalb dieses Einstellungsgefüges reicht von radikaler maskulistischer Männlichkeit bis hin zu moderater traditioneller Männlichkeit. Ja, weil Irre, das oder? ist auch eine schöne Feststellung. Also, so als ob das irgendjemand lesen würde und sich sagen würde, so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ach so, ach ja, genau, die radikale maskulistische Männlichkeit. So ein Bullshit. Ja, auch das ist so, ich meine, das ist auch wieder so ein Wischiwaschi. Das kann dir doch jeder sagen, dass es innerhalb der Leute, die für maskulines Auftreten eintreten, die gibt, die das besonders dolle wollen und die gibt, die sagen, das hätte ich gerne, aber ist jetzt nicht wichtig. Mann, ey. Die Männer distanzieren sich von Vorstellungen und Praxen patriarchalisch autoritärer Männlichkeit und wollen Formen hegemonialer Männlichkeit aufheben und streben nach einer Weiterentwicklung, wieder dieses Positive, Weiterentwicklung des Mannseins in verschiedenen Formen. Ne? Das erinnert mich an das Erwachsenenwerden der Videospiele in verschiedenen Formen. Ja, und Schwerpunkt für solche tollen Ideen ist das Milieu Postmaterielle, also die Leute, die sich um arbeiten und was esse ich morgen, keine Sorgen machen müssen. Das ist doch toll, oder? Ja, Dass super. die Eliten das für uns vorleben. Noch weiter gehen Männer mit einer dekonstruktivistischen Haltung, die sich von Männlichkeitsstereotypen distanzieren und diese unterlaufen sogar oder mal ein Bonbon essen. Das ist doch Ja. Irrsinn. Das ist Identitätspolitik in Wissenschaftssprache gegossen und von einem Ministerium bezahlt. Ja, und vor allen Dingen ist es halt Heil vor Ski. Ne? Also es ist die ganze Zeit nur Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung, Gleichstellung. So als ob das das Einzige wäre, was irgendwie Männerperspektiven sein können. Ist auch interessant, ne? Es geht ja um Männerperspektiven, ne? Und ich lese ständig irgendwas von Frauen. Ja. Anliegen von Frauen und Müttern. Ach so, ja. Oh, dick Und das sind auch so geschrieben. Fragen, ich kann mir die Fragen schon vorstellen. Sollte man Frauen und Müttern mehr irgendwie Aufmerksamkeit widmen? Welcher Mann kreuzt denn da Nein an? Also außer den 38%, die es tun, aber ein Haufen Leute kreuzt da Ja an. Einfach nur, weil sich so gehört, so ungefähr. Die Mehrheit der Männer fordert eine aktive und offensive Gleichstellungspolitik. Ich weiß es nicht, ob die das fordern. It's offensive. Ich glaube eher, dass ihr dir wieder irgendwas gefragt habt und daraus leitet ihr das jetzt ab. Ja, ich glaube, die haben auch die Fragen Aber nicht veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das auch schon mal überflogen. nee, habe ich auch nicht gesehen. Insgesamt lassen sich fünf typische Haltungen von Männern zur Gleichstellungspolitik identifizieren. Befürworter einer aktiven, offensiven Gleichstellungspolitik 35%. Befürworter einer moderaten, defensiven Gleichstellungspolitik 11%. Gegner einer weitgehenden Gleichstellungspolitik 13%. Festhalten an bewährter, natürlicher Geschlechterordnung Anti-Gender 11%. Und distanzierte Akzeptanz, aber kaum Interesse, 30%. Das finde ich eigentlich am besten, dass das so ein großer Teil ist. Das macht mir Hoffnung. Wenn denen nämlich genug auf den Nerv gegangen sind, werden die sich auch Typ 3 oder Typ 4 zuschlagen. Und dann, ups, komisch. Haben die nicht oben behauptet, die Mehrheit der Männer will diese aktive, offensive Gleichstellungspolitik, wenn ich jetzt hier unten Gegner festhalten und distanzierte Akzeptanz zusammenzähle, komme ich aber auf was anderes. Haben sie sich sicher verrechnet. haben bei der Amadeo-Antonio-Stiftung Mathe gehabt. Bist du ein Teil des engeren, harten Kerns der Maskulisten, Chris? Ich unbedingt. Ich Ja. bin so hart wie kein anderer. Ja, gut, ich meine, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du nur zum Kreis der fest Überzeugten gehörst. Ja. Ja, vielleicht das auch. Ich glaube, ich bin alles. Diese Männer Ich bin haben die Polygender extreme, quasi. Ich bin ein diese Männer haben Gender. die e extreme hermetische, durch nichts zu erschütternde Einstellung, dass Gleichstellungspolitik nur ein anderer Name für Frauenförderung und Männerdiskriminierung sei. Ach was? Echt? Ach was? Wie kommen die darauf? Haben die ihre eigene Broschüre gelesen? Was haben die geraucht, frage ich mich. Wahrscheinlich Zigaretten. Ja. Für Männer ist Vollzeiterwerbstätigkeit die Regel. Das ist doch schön, oder? Anteil Vollzeiterwerbstätiger Männer 86%. Die Was ein haben alle Privileg. Rechte. Ja, die haben alle Was Rechte in der für ein Gesellschaft. Ja. unglaubliches Privileg, arbeiten Genau. gehen zu können. Unwahrscheinlich. Ja gut, was heißt gehen zu können? Gehen zu müssen. Nee, so kannst du das nicht sehen. Das ist ein Privileg. Ach Ein so. Privileg muss man ja nicht. Ach echt? Mein Leben, ich muss mein Leben überdenken, ich glaube. Sehr groß ist der Wunsch Arbeiten. bei Männern nach mehr Zeit für Familie. Das ist doch schön. Ich glaube, jeder hätte gerne mehr Freizeit, die er mit seiner Familie verbringen kann oder mit sonst wem. Langsam geht bei einigen Männern die Sorge zurück, dass Teilzeit die Berufskarriere gefährdet. Ja, tut sie das nicht? Oder Also, dass man in Teilzeit keine verantwortungsvollen Aufgaben bekommt. Natürlich ja, nicht. nee, wie denn? Kinderbetreuung, ja, alles Männerthemen. Wann kommen denn die Fragen zu Autos, Fußball und den anderen Ja, was ist denn, gibt es denn da für Perspektiven? Sachen? C-Klasse oder A-Klasse? Und das ist auch einer meiner Lieblinge hier, die Retraditionalisierung nach der Geburt des ersten Kindes. Da fallen diese Leute beim Nestbau, diese Primaten, fallen doch einfach wegen der Hormone in alte Rollenmuster zurück. Das ist eine Unverschämtheit. Statt für den Aufbau des gleichberechtigt gestellten Genderstaates zu arbeiten, erfolgt bereits vorher schleichend nach dem Zusammenziehen in einen gemeinsamen Haushalt eine Veränderung in diese Richtung. Ja. Hier richten sich bei der Mehrheit der Paare ohne Kinder nach den ersten Monaten gemeinsamen Anpackens Gewohnheiten ein, die nicht explizit verabredet sind, sondern sich durch gelebte Praxis, ach, gelebte Praxisketzerei ergeben. Pfui. Die Frau erledigt einfach bestimmte Aufgaben im Haushalt, der Mann hilft ihr. Wow. Ja, das sollte man unter Strafe stellen. Moment mal, jetzt sind's auf einmal fünf Männertypen. Waren es nicht eben nur vier? Der überlegene, harte, unabhängige Mann ist der Lifestyle-Macho. Ja. Wem ist der denn überlegen? Ist es ein Übermensch oder Ja, was? Und die anderen klar. sind Untermenschen oder Der Lifestyle-Macho Untermänner? ist einfach überlegen und hart und unabhängig. Was ist das denn für ein Kackdreck? Das geht heute als Wissenschaft durch? Lifestyle Macho, my ass, echt. Wir haben 100 Leute gefragt, sind sie überlegen, hart und unabhängig? Die haben gesagt, ja. Da. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Von euren Steuergeldern wurde dieses Ding hier erstellt. Ich will nur noch mal darauf hinweisen. Guck mal hier, trifft voll und ganz zu, trifft eher zu, sind zusammen für mich irgendwie. Aber Aber hier nee. unten wird irgendwie mehr auf die 45%. Ach Mann, was ein Scheißdreck, Trifft eher echt. zu, bedeutet Diagnose von Gleichstellungsdefiziten, ja. Ja. So einfach ist das nämlich. Man kann einfach irgendwo eine Klammer drumherum machen, wo man gerade Lust drauf hat, und dann ist es Wissenschaft. Bei der Gleichstellung brauchst du auf jeden Fall 100%. Also solange wie nicht alles da ist, ist alles scheiße. Und solange das nicht in die Richtung deutet, die Manuela Gina Lisa will, dann darfst du vielleicht den nächsten Gleichstellungsbericht nicht mehr schreiben oder so. Nach ihrer Auffassung ist eine geschlechtergerechte Gesellschaft noch längst nicht realisiert. Das ist doch alles Werbesprache. Noch längst nicht. Haben die das gefragt oder was? Wie lange dauert denn das noch? Kurz, lang, eine Weile, 2 Jahre? Noch längst nicht. Ja, haben die alle geantwortet? Ja. Noch längst nicht, noch längst. Weitgehend zufrieden mit erreichten Etappenzielen. Sind Sie weitgehend zufrieden mit erreichten Etappenzielen? Boah, ja. Unbedingt. Wie sind denn so Ihre Perspektive? Guck mal hier, was ist das? Bisher lag der Fokus der Gleichstellungspolitik weitgehend und durchaus zu Recht asymmetrisch auf Bedarfen, Anliegen und strukturellen Benachteiligungen von Frauen. Künftig sollen die Anliegen, Bedarfe und strukturellen Benachteiligungen sowohl von Frauen wie von Männern symmetrisch von der Gleichstellungspolitik wahrgenommen und bearbeitet werden. In Klammern lacht. Also, das glaubt euch doch keiner. Symmetrisch, ja. Symmetrisch ist ein anderes Wort für nicht wirklich. Anschaulich. Natürlich ist die Mehrheit der Leute überzeugt, dass Gleichstellung wichtig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil die das mit Gleichberechtigung verwechseln. Und das ist auch von euch so gewollt. Weil die Leute da draußen nämlich den Unterschied großenteils gar nicht kennen. Vor allem Männer der jüngeren Generation, immer dasselbe. Vor allem die Männer der jüngeren Generation haben noch Watte zwischen den Ohren. Die Leute sind nicht die besten Ratgeber, wenn man irgendwie. Die haben auch gedacht, sich ein Iro schneiden und eine Sicherheitsnadel durch die Nase stecken wäre irgendwie cool. Und Drogen nehmen wie blöd und so. Also. Hallo, Mammon. Hi Mama. Wir hören dich noch nicht. Mammon ist stumm. Vielleicht arbeitet er noch. Eine biografische oder generationsbedingte Zäsur der Haltung zur Gleichstellung findet offenbar im Alterssegment der heute 40- bis 60-Jährigen statt. Bei den Männern von 40 bis 49, was ist der Anteil? Was sagt er? Ah, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, weil der Mammon geschnieft hat und Jener eingeblendet. mit fester Überzeugung, dass Gleichstellung für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist, muss da halt auf mich draufklicken, dann bleibt's da. Ja, habe ich schon, habe ich schon. Ja, bis dahin, bis 49 ist es relativ hoch, und bei Männern ab 50 Jahren sinkt der Anteil abrupt auf 28%. Das ist nach der Scheidung, nachdem das Haus weg ist und die Kinder und er alleine irgendwie in seiner traurigen Bude sitzt. Da ist er dann nicht mehr so begeistert. Wir hören Geräusche, Mammon, aber noch nicht dein zartes Stimmchen. Jetzt kommen Unmengen, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage Unmengen von diesen weiter aufschlüsselnden Schaubildern halt. Wenn wir jetzt mit jedem eine Minute verbringen, sind wir auch morgen noch hier. Was, ich hatte doch Hört ihr mich nicht, oder wie Notizen. ist das? Jetzt Jetzt hören hören wir wir dich, dich, ja. Mammon. Jetzt hört ihr mich. Schalterstellung falsch, okay. Schönen guten Abend. Ja, hallo, liebe Freunde. Grüß Ich dich. Oh, meine muss mal Notizen gehen reingucken. erst auf Seite 59 los. Stimmt, ich hatte Okay. erst irgendwann später angefangen, Notizen zu machen. Ich habe am Anfang schon ein bisschen mitgehört. Und da ging es ja um die Beschreibung der Typen oder so, ne? Ja. Der Männlichkeitstypen oder sowas. Genau, bist du auch Das so war ein doch. Macho? Was? Wie war das? Was für ein Macho Macho. war das? Lifestyle-Macho. Genau. Ja, da waren auch noch andere aufgeführt. Der Lifestyle-Macho jetzt nicht, aber das kam mir auf jeden Fall bekannt vor, schon aus der Beschreibung von Neue Mann oder so. Genau, Neue Mann war ja auch da genannt. Mm. Und da hieß es dann Postmodern oder so, ne? Ja, Postmodern. Ja. Ja, hier haben wir auf jeden Fall. Das ist ja überhaupt. Die Frau sollte ihrem berufstätigen Partner den Rücken frei halten. Ist das jetzt negativ oder positiv in deren Sinne? Wahrscheinlich negativ. Also in deren Sinn ist das negativ, deswegen sind die jungen Leute auch wieder so schlau und sagen, nee, warum denn? Weil die halt, die verstehen es einfach noch nicht. Die wissen nicht, wie eine langjährige Beziehung funktioniert. Und das ändert sich ja auch nicht, wie so eine Beziehung funktioniert, ändert sich nicht dadurch, dass irgendwie ein paar Tanten ohne Kinder und Männer sich Gedanken dazu machen, wie die funktionieren könnten. Ja. Sondern die wachsen halt so, wie die Umstände gerade sind. Wie ist es denn? Ist genug Geld da? Gibt es Streit? Gibt es Kinder? Das alles so gerade ziehen zu wollen, ist doch eh Blödsinn. Das bevorzugte Wunschmodell für Partnerschaften verschiebt sich weg von den traditionellen Rollen bei den Jungen. Ja, das sind alles so Allgemeinplätze. Die haben auch schon bei meiner Großmutter im Kalender gestanden. Nur halt haben sie sich da gereimt. Ja, das wollte ich vorhin auch schon damit andeuten, mit dieser postmodernen Geschichte, dass die sich eben ja das zusammenreimen oder die Dinge so aufteilen und bezeichnen, wie sie es eben brauchen, ne? Ja, es kommt ja später auch noch irgendwie mein Lieblingskapitel, der Mann als soziale Konstruktion. Okay, gelesen habe ich das noch nicht, ich habe es mir auch schon mal rausgesucht. Also das ist alles, ah ja, hier, die Vorstellung von Männlichkeit, das ist doch wieder ein interessanteres Thema. Das Spektrum wird breiter. Das liegt, glaube ich, an das Spektrum von Haltung zu den Themen Gender und Gleichstellung ist vielfältig. Ich dachte, es geht um Männer. Das liegt, glaube ich, an dem Blut, was da reingeht in den Körper. Spektrum breiter wird. Ja, und dann auch diese in den Lebenswelten der Konservativen hat sich das so modernisiert, dass vormals starke hierarchische Geschlechterverhältnisse abgemildert ist, ja. Ohne ganz aufgehoben zu sein, oh mein Gott. Aber wenn selbst bei den Konservativen und den Traditionellen nur noch ein bisschen fehlt, ist es dann wirklich das Dringlichste, was wir machen können. Alles zu dekonstruieren. Das ist vor allen Dingen alles, was man überhaupt, warum man sich überhaupt mit Männern beschäftigen muss. Haben Sie wieder die Postmaterielle. Etabliert bürgerliche Mitte und Performer. Ich finde das so zynisch, diese Einteilungen. Die sind von dem Institut von unserem Herrn Wippermann, der das hier auch geschrieben wird, hat. Dieses Institut verbreitet die recht aggressiv, diese Einteilungen. Hier kommt auch mal eine Grafik mit all dem. Ja. Also so stellen die sich die Gesellschaft vor. Ganz klar, Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht. Wippermann, ne? Der Name hat mich total an was erinnert. An euch auch vielleicht. Der Professor Wippermann war, glaube ich, der damals beim Kerner die Eva Herrmann rausgeekelt hat. Ach, schau an. Aha. Müsste man aber vielleicht genauer recherchieren, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er das war. Na, google das. Das ist alles gleich, ne? Ja, mach das mal. Ich habe halt mal ein bisschen geguckt, wo er herkommt, und die Grafik, wie wir sie hier sehen, kennt Chris auch, hat er gesagt, aus der Ausbildung. Ja, ich kenne das als Sinus-Milieus. Ja, und der Herr Wippermann, der diesen Bericht geschrieben hat, ist der Direktor von Sinus Heidelberg. Und betreibt gleichzeitig das sogenannte Delta-Institut, das jetzt hierfür verantwortlich ist, mit seiner Frau zusammen aus einem Wohngebiet irgendwo in Bayern. Also nicht irgendwie, Institut hört sich groß an, das ist aber in dem Fall eher umgehängt, das Schild. Der Mann ist Theologe, also hat Theologie zumindest auch im Nebenfach studiert, ja. Hat Nähe zur Kirche, hat schon für alle gearbeitet, Friedrich-Ebert-Stiftung, diverse Ministerien und den DGB etc. pp. Und was mir aufgefallen ist, dass überall diese Diagramme das Wichtige sind. Ja? Und die sind eigentlich oft wichtiger als das, was außen rum steht. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt jetzt, als würde es hier eher darum gehen, diese Darstellung und diese Analyse der Gesellschaft zu pushen, weil das überall auch schön immer Copyright und Registered und so dran steht. Ja. Ich finde, das passt auch gut zu der Argumentationslinie, die er damals beim Kerner gefahren hat. Also er hat ja nicht irgendwie unbedingt viele historische Daten rausgezogen, sondern eben diese Populismusnummer, ne? Beziehungsweise sagt, sie wäre eben rechtspopulistisch und würde in diese Kerben schlagen, also eher Querfrontargumente benutzen. Ja, wie Pammann, ey. So leitende Fragen. Ah, hier haben wir mal ein paar Fragen. Wer hat das denn alles beantwortet? 3011 bevölkerungsrepräsentative Menschen, darunter Paare. Okay, wenn ein Kind kommt, soll im ersten Monat die Frau zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern. Wow. 72% sagen, ja, das hat mit Biologie zu tun, Herr Webermann. Ich sag's nur ungern, aber es ist so. Es hat vor allem auch mit Empirie da wohl zu tun, mit Wissenschaft sozusagen. Also das hat man doch rausgefunden, dass es eben für die Entwicklung besser ist, wenn das erste Jahr, anderthalb, die Kinder zu Hause sind oder zumindest eine feste Bezugsperson haben wohl. Das ist wohl das Entscheidende gewesen. Also es macht eben echt was aus, angeblich. Und das ist, das weiß eigentlich jeder auch, der so ein bisschen aus der Richtung kommt, sozusagen. Also die Erzieher wissen sowas normalerweise. Gleichstellung in einer Partnerschaft ist wirtschaftlich vernünftig. Ja, gute Frage, ne? Gleichstellung von Männern und Frauen und Männern bedeutet mehr Gerechtigkeit. Da wäre ich dunkelblau. Für eine Partnerschaft ist es gut, wenn beide berufstätig sind. Würde mich nicht wundern, wenn der Herr Wippermann auch bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wäre. Für die Kirche ist es gut, wenn beide berufstätig sind. Können sie beide einzahlen. Schön, Kirchensteuer. Geschlechtergemischte Arbeitsteams funktionieren erfolgreicher. Das wissen doch die Leute überhaupt nicht. Die kennen ihr Arbeitsteam und noch zwei, drei andere. Und die anderen sind fiktive Arbeitsteams im Emergency Room oder bei Grey's Anatomy. Oder so. Ja, sowas hätte man auch irgendwie rausfinden können. Das hätte man nicht abfragen müssen. Ne? Meinung. Ja, Gleichstellung von. Das ist natürlich auch ein bisschen schwer. Also ich frage mich bei sowas halt immer, wie man das ermitteln will. Was ist erfolgreicher? Ne? Also das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich mich jetzt so und so entschieden hätte, was war dann passiert? Ne? Das weiß man halt nicht. Ja, die wie das gemessen wird, das ist ja auch von Firma zu Firma unterschiedlich, denke ich mal. Klar. Branche zu Branche ist recht. Hm. 94% der Männer sagen, die Frau soll zu Hause bleiben in den ersten Monaten und nur 3% der Männer sagen, der Mann soll zu Hause bleiben. Ja. Ich sag was anderes. Was mit dem Stillen zu tun hat. Ich sag, das Kind soll zu Hause bleiben. So. Genau. Das Kind geht jagen, der Mann bleibt zu Hause und die Frau sammelt Bären. Nee, Moment. Die Frau kommt in die Krippe und ins Wochenbett. Der Mann macht Elternzeit und das Kind geht arbeiten. Ich glaube, 2/3 aller Männer sind der Meinung, dass Frauen und Männer heute in allen Lebensbereichen das Gleiche erreichen können. Ja, wir treffen uns beim Langstreckenlauf, beim Sprint, beim Hochsprung, beim Weitsprung, beim Fußball, beim... Auf der Baustelle. Wie doof seid ihr? Echt? Trifft voll zu. Die Leute sollten alle entmündigen. Die verstehen einfach nicht, was um sie herum passiert. Die können die wichtigsten Sachen nicht wahrnehmen. Okay, aber für sich selber sind sie alle ganz schön gleichberechtigt, ne? Ja. Ja, ist ja immer so, ne? Ist ja genauso wie mit den Leuten, die die sexistischen Computerspiele analysieren oder die bösen Bücher lesen oder so. Alle anderen sind ja immer betroffen, nur die selber nicht. Und auch die zwischen 18 und 29 sind natürlich wieder besonders cool. Total progressiv. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Das hat doch auch die Männer sagen, es wird mal Zeit, dass für die Männer was getan wird. Ich bin ja eh der Meinung, dass auch der Feminismus da nicht so stark ist, wie er vom Staat gemacht wird, ne, in Wirklichkeit. Nee, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Gamergate analog. Das ist eine kleine Blase, die halt gute Verbindungen hat und laut trommeln kann. Die sogenannte Vizorek-Blase Ja, habe auf Twitter feministische Netzwerke gelesen. auch, ne? Also die Vizorek. Netzwerkerei ist ja ein Hauptthema sozusagen. Ja. Aber das, wie gesagt, so richtig saftig wird es dann ab. Irgendwie so 59 oder hier. Davon werden wir noch einige sehen. Ach so, das ist nur Vorgeplänkel noch. Ja. Okay. Das Ding hat 150 Seiten, deswegen, also. Ja, sicher. Ich habe mich ein bisschen da umgeguckt auf den bei den Publikationen und die machen ja ganz schön viel, ne? Was das alles kostet. Eben. Ja, also wenn du so ein komisches Thema hast, was die Leute nicht greifen können, Ach, guck, die dann. alten weißen Männer sind das Problem. Die sind nämlich in der Opposition und die Mehrheit ist 50 und älter. Skandal. Was hier auch überhaupt nicht erfasst wird, ist, wie viele Leute haben denn von denen, die sie da befragt haben, einen Bart gehabt und die Frau hat ein Kopftuch gehabt. Da ist ja in dem Milieu ist ja auch knallharte Rollentrennung. Ne? Müsste man eigentlich auch mal rausschlüsseln und mal gucken, wie groß der Teil dann noch ist. Ja, aber hier ist auch schön, dass man hervorhebt, dass die Mehrheit praktisch ja, nicht der Meinung ist, ne? Die Mehrheit der Meinung ist, dass die genug gefördert wurden, hast, ne? Ja, genau. Ja, wir sind tausende Jahre lang gefördert worden, die Männer. Hier wird wieder wild geklammert. Okay. Also Männer, Frauen aufgeschlüsselt, okay. Frauen sind also nicht der Meinung, dass man Männer fördern sollte, okay. Solidarität, Reg, finde ich gut. Ich glaube, da ist noch viel an Gleichstellung zu tun, bis die Frauen das endlich auch so sehen. Oh, und guckt, oft bei den Männern stehen das Recht der Kinder steht bei den Männern als erstes in der Forderung. Ja, krass. Verdammte Privilegierte, echt. Ich finde es ganz schön klein, sagen wir mal so. Ich habe mir jetzt schon Vollbild gemacht, aber hilft noch nicht so richtig. Ja, aber das ist leider mit dem. Der Bericht ist in der Beschreibung vom Video verlinkt, sonst machen die doch irgendwie. Ja, vielleicht auch eine Idee. Ich hocke so nah davor. Na, jetzt nochmal größer. Okay. Ja, Elternzeit im Unternehmen besser akzeptiert. Ich meine, ob das akzeptiert ist oder nicht, es gibt Rechte und die kann man einfordern. Ja, schon, aber es gibt eben auch Jobs, wo man nicht so richtig fehlen kann, Das ne? finde ich auch interessant hier bei der bunten Grafik, die wir eben gesehen haben. Also Ist hier diese schön. Mischung aus traditionellen Benachteiligten und Hedonisten, die an der natürlichen Geschlechterordnung festhalten wollen. Das braune Pack. Oh, Entschuldigung. Sieht aus wie fortgeschrittene Mengenlehre. Sieht ein bisschen aus wie als hätte ein Kind versucht, eine Faust zu zeichnen. Ja, stimmt, so ein bisschen. Das könnte man für irgendeinen Boxkampf vielleicht als Logo, wenn man die Flächen noch ausfüllt. Aber es geht schon, wir sehen schon, wo es hingeht. Also die Deplorables sind die, die die Gleichstellung aufhalten. Ja. Ja, die Plebs, weil das ist ja hier das untere hier ist ja die Unterschicht. Also das mit den Benachteiligten, das ist ja auch noch, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Gibt ja auch noch die untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht und Oberschicht. Wie geil, dass das in der Oberschicht nur konservative, etablierte Postmaterielle gibt. Und Ja, Performer gibt es auch Performer. noch. Ja, stimmt, Performer gibt's. Ihr seid so Arschlöcher. Ihr seid Also so die ekelhaft zynische Arschlöcher. Echt. von diesem Männerkongress, da von diesem Väterkongress, die alle total tolle Jobs hatten offensichtlich und immer davon geredet haben, dass man sich das dann eben einteilen muss mit Homeoffice oder so. Ne? Also wenn jeder Homeoffice machen könnte. Ich bin Koch, ich mache jetzt Homeoffice. Genau. Ja, genau so per VPN von zu Hause aus. Ja, Ja, die das müssen Messer mal schärfer. holen kommen, wenn ich es fertig gekocht habe. Ist mal was Neues. Ja, Homeoffice. also ich sehe hier vor allen Dingen, dass es um diese Gleichstellungsdings geht und nicht um Männer, ne? Ja, ist ganz komisch, ne? Am Anfang stand was von Männern. Es steht mehr so dieses Verhältnis von Männern zur Gleichstellung oder so im Vordergrund. Akzeptanz, kein Interesse, völlig richtig. Praktiziertes Rollenmodell von Männern mit Partnerinnen. Oh Gott, ich identifiziere mich als Befürworter aktiv offensiver Gleichstellungspolitik und Apache-Kampfhubschrauber. Vor allem über die Gleichstellung drin, ne? Das alleine ist ja schon, da muss man ja alles ablehnen, alleine wegen diesem Wort, so ungefähr. Ja, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, dass das wieder so den Leuten Gleichberechtigung vorgaukelt. Ja. So, hier, da, die. Okay. Genau. Da kommt jetzt was? Die ganzen Einzelergebnisse oder wie? Teilweise, also nicht, nee, das ist jetzt hier geht nur hier, das habe ich, fand ich interessant, weil hier halt zwischen weil da Anti-Gender praktisch Jo. als Ding aufgeführt war. Antigender, Und guck mal. ist das nicht auch was von der langen Liste der Geschlechtsmöglichkeiten? Was bist du? Ich Ja, bin wahrscheinlich, ja. Antigender. Das ist, wenn du Mondkinder, alle Antigender. anderen Gender bei Berührung auflöst. Das ist wie Materie und Antimaterie. Ja, genau. Also selbst bei den Anti-Gendern sind also 41% der Leute dafür, vernünftige Kindergartenöffnungszeiten zu haben. Unglaublich, oder? Was ist jetzt die helle und die dunkle Zahl? Verdammt. Ach, stimme zu und stimme voll und ganz zu. Okay. 80% der bösen Anti-Gender-Leute wollen vernünftige Kindergärten. Das muss doch eine Ente sein, das ist doch Fake Wie News. komme ich denn auf 100% her? Ich raff das gar nicht. Das ist mir das viel zu viel, oder nicht? Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist. Ich glaube, dass das oben ist halt Stimme voll und ganz zu. Und das da drunter ist Stimme zu und Ja, Stimme voll und ganz zu, okay, sozusagen. aber wenn Sie Befürworter 1, Befürworter 2, Gegner 1, Gegner 2 haben, dann müssen das doch insgesamt 100% ausmachen, dachte ich. Nee, das ist ja hier nach den Gruppen aufgeschlüsselt. Also 100% Achso. pro Gruppe haben irgendwie diese Einstellung. Ah ja, okay. 100% der Befürworter, Alles klar. 99% der Befürworter sind für die Anpassung. Naja, also ich sag mal so, wenn das Befürworter sind und das Gegner, die sind Anti, dann müssten die ja eigentlich auch immer das andere ausfüllen. Ist komisch, ne? Ja, Genau wie bei den schräg. weiteren, die wir hier sehen, der Unterschied. Komisch. Alle Berufsausbildungen werden vergütet. Es darf keine Ausbildung mehr geben, für die Auszubildende kein Gehalt bekommen. Was hat das mit Männern zu tun? Das ist aber Mutterschutzgesetz auch so, Sozialversicherungspflicht der oder jetzt? Minijobs ab dem ersten Euro, damit Frauen nicht dauerhaft in Minijobs bleiben. Was hat das mit Männern zu tun? Höchstens mehr so Männer für soziale Berufe gewinnen. Ja, mehr so mittelbar dann, ne, über die Ehefrau oder so, könnte ja dann Frau betroffen sein. Und im Moment, das letzte ist noch sehr interessant. Geschlechtergerechte Sprache, also die deutliche Ansprache von Männern und Frauen. Hier sehen wir das erste Mal auf der ganzen Liste, dass hier eine deutliche Ablehnung besteht. Außer bei Männern für soziale Berufe, okay, da sind sie auch nicht so richtig dabei, die Anti-Gender. Aber hier ist das erste Mal, dass was abgelehnt wird und das ist nur das Sinnloseste von allen. Das sind noch nicht mal 0% genau. Bei den Anti-Gender-Leuten. Also ich hätte ja nicht eher mit 0% gerechnet. So, und hier kommt dann nämlich der schöne Exkurs: maskulistische Einstellungen in der Bevölkerung. Ja. Es gibt nicht nur Vorbehalte gegen Gender Mainstreaming und Feminismus, es gibt sogar richtig harte Kritiker. Ja? Harte Kritiker, die wagen es, sich dem Fortschritt in den Weg zu stellen. Ich meine, benutzen Sie den richtigen Begriff, ne? 33,7% der Männer sind für einzelne maskulistische Einstellungen oder Facetten empfänglich. Das gibt ein drittes Reich. Ja. Ja. Und 54% der Männer haben eine weitgehende Distanz gegenüber maskulistischen Einstellungen. Das ist, frage ich mich auch wieder, wie hat denn da die Frage gelautet? Weil die haben was dagegen, dass Männer sorgerechtsmäßig irgendwie gleich behandelt werden? Und ein Unterschied was zur Methodik. Interviews, Werte, Indikatoren. Okay, Statements, okay. 16 Einstellungs-Items verwendet, okay. Ja. Also unten die Fragen, oder was? Und daraus haben sie dann Das ist dann, haben sie dann geguckt, wer die Maskulisten sind, ja. Und wer da überall gesagt hat, finde ich doof, finde ich doof, finde ich doof? Das sind die Leute, die ihre Männlichkeit ganz besonders wertschätzen. Oh Gott. Schwachsinn, oder? Ja, hier bräuchte man jetzt irgendwie einen Statistiker. Ja, ist echt spitze, dass man irgendwie so eine Untersuchung macht oder solche Daten zusammenstellt und dann was komplett anderes draus deutet, ne? Schon strange. Die Maskulismus-Skala. Endlich können wir es messen. Ja. Hat was Fallisches, ne? Falsch ein Mega-Hitler wahrscheinlich. Ja, oder so. Rechten Arm. Das ist ein Penis hier. Schwarz-rot-goldener Penis. Hm. Oh, der harte Kern. Der harte Kern, ja. Oh, ja. Guck mal, die Achse. Oh, die Achse Moskau, die Achse Berlin, des Guten, Rom. Ja. Der harte Kern ist die empfindlichste Stelle. Und die Hedonisten haben irgendwie einen Leberfleck. Die Performer und die Postmaterialien, das ist nicht nötig, ne? Ist klar. Nee, natürlich nicht. Faules Pack. Könntet ruhig mal was für uns tun. Von denen wollten sie auch ein paar fragen, aber bis auf die aus der Oberschicht haben sie keinen telefonisch erreicht. Nee, die Performer, das ganz oben sind die, deren Frauen mit den Kindern abgehauen sind, weil sie zu viel arbeiten. Und die jetzt irgendwie die Hälfte vom Haus und den Rolls Royce. Das sind die, die reich geerbt haben. Ein paar Pipe-Performer sind dabei, ja. Mhm. Sorry? Das sind wahrscheinlich die geerbt haben, aber trotzdem noch arbeiten gehen, die Performer. Und bei Postmaterielle müsste da eigentlich ein Punkt für Don Alfonso irgendwo sein. Meinst du? Ist ja nicht eher ein Performer? Der ja, Fahrrad ja schon ziemlich deutlich das Leben eines Privatiers. Frauen, 0,1% der Frauen sind im harten, engeren Kern des Maskulismus. Das sind die knapp 10% Frauen, die bei den Weltraumaffen zugucken wahrscheinlich. Ja, schöne Grüße. Ja, an dieser Stelle. Schöne Grüße an den engen, harten Kern. Und wenn ihr jemanden kennt, der empfänglich für einzelne maskulistische Einstellungen ist, ne, schickt vorbei. Genau. Einzelne haben wir ja auch. Okay. Was habe ich da als nächstes auf meiner Liste? Ach, das dauert jetzt wieder ein Stück, bis ich fertig was. Rational begründet, das ja. Das ist nicht so üblich, ne, dass man mal rational was begründet, ne? Den. Immerhin 0,3% der Männer sind Hausmänner. Die sind wahrscheinlich nicht mit den 0,1% Maskulistinnen zusammen. Wahrscheinlich nicht. Es gibt nur 6% Hausfrauen in Deutschland. Oder Das auch schon. dauerhaft nicht erwerbstätig. Ja? Das haben sie nochmal aufgeschlüsselt eigentlich. Ja, stimmt. Oh. Mehr dauerhaft nicht Ja, erwerbstätig als warum haben sie das Hausfrau. aufgeschlüsselt? Guck mal, nur Um 6,4% der tricksen Frauen sind im Minijob erwerbstätig. Vorhin wurde dann noch so getan, als sei das irgendwie die Hälfte. wahrscheinlich. Und ich meine, Teilzeit 20 bis 34 Stunden ist halt was anderes als Minijob oder 10 Stunden die Woche. Ja, wie viele von denen sind Studenten? Das müssen wir eigentlich auch nochmal rausrechnen. Stimmt, ja. So erfahren die meisten Männer Vollzeiterwerbstätigkeit als Schicksal. Ist es nicht schön, wie mitfühlend die Zyniker zwischendurch immer wieder sein können? Ja. Das Earning Hours Gap oder wie war das, ne? Ja. Aber auch geil, oder? Ich meine, bei drei und mehr Kindern muss irgendwer sich um die mehr kümmern. Jo. Ist der Hammer. Ist echt der Hammer. Total überraschend auch, ne? Und ja, und dass der Mann dann vielleicht auch den besseren Job hat, wenn die Frau halt irgendwie die letzte Zeit mit Kindern beschäftigt war. Irgendwie, also einfach auch durch, man muss ja drei Kinder auch erstmal mit Schwangerschaft und allem zur Welt bringen. Dass man da in der Zeit nicht wirklich Karriere macht, ist nur auch klar. Aber es ist immer noch eine eigene Entscheidung. Und nicht. Kann man nur die Daumen drücken, dass er nicht Mechatroniker ist oder sowas, weil die verdienen nämlich zum Beispiel eben deutlich schlechter als Krankenschwestern oder sowas. Mittlerweile. Ja gut, diese ganzen neuen Minijob, Mindestlohn, Facharbeiterstellen, meinst du, die geschaffen worden sind? Ich weiß nicht, ob das Mindestlohn ist bei der Krankenschwester, würde ich eher nicht sagen. Nee, ich Also. meinte, nein, ich meinte sowas wie Mechatroniker, Leute, die halt irgendwie über Zeitarbeit dann irgendwie 8,50 verdienen können. Nee, das ist Einstiegslohntarif. Ne? Also, Einstiegslohn, Mechatronikertarif ist irgendwie 15 oder 1700. Und Einstiegslohn allen Krankenpfleger nach einem Jahr weniger Ausbildung ist 2,2 bis 2,5. Habe ich einfach so gelesen. Bitte. Im Alltag erlebe ich hohe Hürden, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das ergibt sich einfach aus dieser Hauptverdienergeschichte ja schon zwingend, dass du als jemand, der halt einen vollen Job hast, der muss halt auch Überstunden machen mal und muss halt mal dies und muss halt mal jenes und hat stressige Zeiten. Das ist halt so. Wenn müssen wir das doch für alle verbessern? Und hier nicht dann wieder, warum werden da Männer und Frauen überhaupt gegeneinander gestellt? Warum wird nicht gesagt, bei Männern, wenn das ein Männerbericht ist, bei Männern ist es so und wir müssen daran arbeiten, dass es besser wird? Also an einer Stelle, da kommt man sich irgendwie gar nicht so richtig näher, sozusagen. Also wenn man überlegt, dass man ja früher eine Familie ernähren konnte mit 40 Stunden Arbeit und heute eben eigentlich nicht mehr, sondern braucht man 60 oder so Stunden für, sag ich mal. Es ist natürlich klar, dass da der Druck größer geworden ist beim Einzelnen, die Zeitnot auch größer geworden ist, ne? Aber es ist natürlich auch, ja, eine Verarsche irgendwie, eine politische Forderung könnte man daraus machen oder sowas, ne? Auch Also. hier wieder Kitas tragen dazu bei, dass Männer und Frauen gleichberechtigt den Lebensunterhalt verdienen können. Klingt für mich wieder nach Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Hauptsache, die Leute arbeiten sich den Arsch ab und fallen Jo. möglichst früh tot um, Das damit wir passt die auch dazu. Rentenkasse entlasten. Ja. Ach, guck, die Hedonisten brauchen abends Kinderbetreuung. Wer hätte das gedacht? Hedonisten, ich sag, da sind immer welche, die leben so nach dem, wie sie gerade lustig sind, oder wie war das? Ja. Ja, ist es auch im Endeffekt mehr auf Vergnügen und Ja. Aktuelle Bedürfnisbefriedigung oder so. genau. Ja. Das habe ich auch gar nicht, also ich verstehe auch gar nicht, warum Sie diesen Begriff in dem Zusammenhang so benutzen. Ja. Ja, ich eigentlich auch nicht, deswegen fragte ich danach. Ja, welche Sachen? Wir sind ein Ja, ins Blaue Recht, gigantisch, ne? ein gigantisch großer Welche Unterschied. Sachen macht der Mann, welche Sachen macht die Frau im Haushalt halt? Ja, Das ist der aber Hammer, oder? Das ist der ja. absolute Hammer. Ja, ist total wichtig bei der Betrachtung Obwohl, das dessen, ist Wahrnehmung der Männer, oder was? Ist das jetzt Hammer? Ja, Wahrnehmung der Männer. was man macht. Ja. Ach so. Da, warte mal, das war, glaube ich, ganz interessant. Die stärksten Unterschiede in der Wahrnehmung, wer viel erledigt, gibt es bei jenen Haushaltstätigen, die vormals Frauen exklusiv erledigt hatten, die nun Männer vermehrt mit übernehmen. Wäsche waschen, Bäder, Toiletten, Lebensmittel einkaufen, Staubsaugen, Bögen reinigen. Hier finden Aushandlungsprozesse statt, bei denen nicht nur die Zuständigkeiten neu geregelt werden, sondern auch die Bewertung, wann eine Aufgabe richtig und gut erledigt ist. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass viele Frauen eine ganz andere Vorstellung davon haben, was eine ordentliche Küche ist oder so, als Allerdings. Männer. Jo. Und ich hatte so Diskussionen in Partnerschaften ja auch schon. Und dann war das meistens so, dass man dann von der Arbeit kommt und kriegt dann den Kopf geschmissen. Ja, du hättest heute spülen müssen, aber ich habe es jetzt schon gemacht. So, ja, das wird ein schöner Abend. Ich komme übrigens gerade von einem harten 8-Stunden-Tag. So, ja, lass uns das mal jetzt diskutieren. Ja, da gibt es auch Statistiken drüber, über diese Zeitverwendung, ne? Wer wann wie viel macht und so. Klar, die Frauen machen mehr im Haushalt, weil ihnen das irgendwie wichtiger ist, sehe ich auch so, ne? Ja, und wenn man das richtig abklärt, ist das doch auch vollkommen fair machbar, meiner Meinung nach. Ja, Ich bin sicher. einkaufen gegangen, zum Beispiel. Das war mein Teil, meine Zuständigkeit bei Wind und Wetter und was auch immer und ohne Auto. Ich bin einkaufen gegangen und dafür hat meine Freundin dann was anderes gemacht. Ja, machst du auch den technischen Kram. Zur Not streichst du mal und machst irgendwie das Siphon fertig oder so, Schreibst ne? die Hausarbeiten und die Diplomarbeiten. Ja, Ah. das Notiz. Ja, Müll rausbringen halt. Auch. Ja, kommt das erste Kind, werden die bereits traditionellen Arrangements schubweise verstärkt. Ja, da hat er lieber der, da hat er lieber in der Anstalt, hat er gesagt, das wäre dann jetzt Männerschuld, weil die keinen Bock hätten, zu Hause zu sein, wenn Kinder da sind, ne? Schön finde ich auch, dass Sie sagen, dass das hat dadurch einen quasi natürlichen Charakter, obwohl das natürlich alles ganz schrecklich konstruiert ist. Das ist nicht so. Was ist denn dann Natur, als wenn es bei anderen Leuten hier Empty Nest Phase finde ich auch sehr lustig. Was ist es denn anders als natürlich, wenn das bei allen Leuten so läuft? Das ist natürlich alles, die kriegen das eingebläut seit ihrer Kindheit Ja, über genau. Morsecodes irgendwie. Ja, da kommt das Kind zur Welt und sagt den Leuten direkt so, seid mal ein bisschen traditioneller. Mason, sagen Sie mir, was die Zahlen bedeuten. Mason, oh, ich muss das Bad putzen. Oh. Nee, danke. Männerperspektiven. Jetzt wird das hier alles aufgeschlüsselt. Wäsche waschen Ja. ohne Kind, jüngstes Wahnsinn. Kind, die passen doch gar nicht alle in die Maschine. Ja. Staubkorn aufgehoben, kommt er ja jetzt in 10 Jahren, schauen wir dann, wer jetzt mehr Staubkörner aufhebt, die Männer oder die Frauen, wenn wir uns dann angucken, was die Perspektiven dann sind. Wo ist ein Toilette putzen? Das macht bestimmt Frauen alleine. Basis sind die Aussagen von Männern, war die Fußnote. Da fehlt echt nur noch das große Ach so. Warnung davor, oder so. Ja. Nicht so wirklich relevant war. Warte mal, was habe ich denn jetzt wieder hier als nächstes stehen? Auf welcher Seite sind wir denn gerade? Ist das eigentlich komplett von dem Wipperwandel, ne? Doch, also von Ja, echt? seinem Delta-Institut kommt das, was er und seine Frau sind. Aha. Tja, Schöner Auftrag vom ja. Staat, ne? Also ich habe jetzt hier Seite 95 wieder was stehen. Ja, sind wir gleich. Verhaltensmuster von Männern. Verhaltensmuster. Okay, wie sieht's denn wirklich aus? Wahrnehmung von Frauen und Männern gesamt, also gleichgestellte Partizipation haben nur 7%, tendenzielle Da Partizipation steht nur jetzt nicht mehr 20%. dran, wer was macht. Da steht jetzt dran, irgendwie traditionell oder pragmatisch oder so eine Scheiße, ey. Pragmatisch, konventionell, traditionell. Okay. Hä? Das verstehe ich aber nicht. Das heißt, Männer, okay, Männer nehmen es Traditionell seltener ist einfach nur Männer und Sex, traditionell ne? wahr. Klar. Die denken, sie tun was und die Frauen sehen das halt anders. Ah, interessant. Woher kommt denn die Traditionelles Diskrepanz? Kloputzen oder pragmatisches Kloputzen? Das kann man sich nicht erklären. Das ist wie mit dem Wage Gap. Das kann man sich auch nicht erklären. Deswegen muss ich Eine wieder Kultur schwarz der sein. Meta, was, nochmal zurück bitte. Eine Kultur der Metakommunikation. Praktizieren nach eigener Auskunft auch häufig Paare in Haushalten mit tendenziell gleichgestellter Partizipation. Typisch für diese ist, dass die Partner erst seit wenigen Jahren zusammenwohnen. Bestreben große. Okay. Das verlangt Absprachen, wird genährt durch das Bedürfnis nach Rückversicherung zur Findung und Stabilisierung der meist jungen Partnerschaft. Okay, das ist also alles nur irgendwie gespielt, oder wie sehe ich das? Und damit die Partnerschaft klappt, oder was? Meter. Es wird so meta. Jetzt kommt deine Seite 95. Da Anteile von Verhaltensmustern. Sieht man auch wieder, dass die alten Männer halt. Für was die alles Zeit Ja. haben, wa? Zu erstellen, für komische Statistiken. Das alterstypisch dominante Muster, ja, zeigt sich da. Also, dass die alten Männer eher traditionell und die jungen Männer natürlich tendenziell auf jeden Fall partizipieren. Ich meine, wenn das bei allem solche Blender sind, wie ich das oft bei den Social Justice Warriors sehe, dann ist auch diese tendenzielle Partizipation für den Arsch. Dann heißt das nämlich, ich habe heute den China-Lieferdienst angerufen. Genau. Ja, Die genau. Putzfrau bezahlt. Performer. Je älter die Paare, umso traditioneller die Rollenverteilung der Partnerschaft. Frau Schwesig, dafür haben Sie Geld gezahlt? Mein Geld? Ist ja, also gleich finden Sie raus, dass Wasser nass ist, denke ich. Guck mal, im Westen sind es 18% traditionell, im Osten nur 12%. Da hatten wir doch schon mal was mit so einem sozialen Experiment, ne? Das irgendwie alle gleich machen wollte. Das ist bei denen sozusagen noch ein Rest, glaube ich. Also da sind ja auch die Kindertagesstätten und so weiter, glaube ich, noch ein bisschen mehr vertreten, also zahlreicher vorhanden. Was jetzt halt noch Warum weiß. denken immer doppelt so viele Frauen, es ist traditionell und nicht nur teiltraditionell? Vielleicht sollte man nochmal Ja. über Definitionen reden, statt Propaganda. irgendwie. Erwerbstätige Männer in einer Partnerschaft haben in der Regel über 90% einen Erwerbsumfang über 34 Stunden pro Woche. Das ist unabhängig von der Rollenverteilung im Haushalt. Oh, das könnte aber heißen, dass Männer da irgendwie scheiße wegkommen, wenn sie irgendwie der neue progressive Mann sind, oder? Ja, macht auf jeden Fall Arbeit, ne? Progressiv zu sein. Je geringer der Erwerbsumfang der Frau, umso traditioneller die Rollenteilung. Ich, Ah, wie gesagt, genau. das stand alles schon bei meiner Oma auf dem Kalender. Und Hallo. ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat, dass er da seine Textbausteine nochmal neu zusammengewürfelt hat, weil der Mann hat ja schon ungefähr 100 Studien geschrieben, auch über das Glück junger Frauen oder Gleichstellung oder, und es ist im Endeffekt immer der gleiche Kack. Es gibt diese Milieus und Innenmilieus. Und Hauptsache, sie benutzen unsere tolle, kostenpflichtige Milieugrafik. Sind hier zuständig. Nicht, die haben einfach Gerade in ein. Zeit dafür und machen das deswegen. Nee, die sind einfach zuständig. In Haushalten mit dem höchsten Erwerbseinkommen ist die Gleichberechtigung am höchsten, ja. Die können beide irgendwie nach Konzeption rufen, damit sie mal aufputzt, wenn sie das Weinglas runtergeschmissen haben. Ja, aber kurz darunter ist es noch ziemlich ungerecht, ne? Also wenn die Frauen zu Hause bleiben und gar nichts verdienen und er möglicherweise einen guten Job hat. Das ist das Ich Schlimmste, was weiß man sich nicht, vorstellen kann. ich kenne einige Frauen, die genau nach sowas suchen, aber naja. Ab Seite 118 geht es dann um den Mann als soziale Konstruktion. Hier ist ja alles, es geht hier nur um Familie, Familie, Frauen, Frauen, Familie. Ja, gegen Familie wäre nichts zu sagen, ne? Aber irgendwie Männer und Kinder oder so kommt nicht da richtig vor oder sowas zum Beispiel, ne? Nö, wird auch bis zum Ende nicht wirklich vorkommen. Da haben wir sie wieder. Das Dreckspack, die Achse konservativ-traditionell benachteiligt Hedonismus. Irgendwann müssen wir da mit dem Kärcher ran, wie der Herr Sarkozy gesagt hat, ne? Das wisst ihr ja, ne? Ich habe heute schon geschäumt, als ich das Ding noch mal gelesen habe heute Nachmittag. Ey. Das ist ja auch wieder so eine geile Grafik. Geschirr spielen. Beide in etwa gleichem Maße. Kochen unter der Woche. Kochen zu besonderen Anlässen. Ach du Scheiße. Wohnzimmer, Wohnung dekorieren. Wenn man das den Frauen Großmutter. abgewöhnen könnte. Ja. Und das ist auch sehr interessant, wie dann hier das alles eingeteilt wird in schöne Schubladen, Expedition. bis hin zu dem Punkt, wie groß die Orte sind, in denen die besseren Menschen wohnen und an welchen Bundesländern sie am liebsten irgendwie. Ich finde es echt so ultra zynisch, während gleichzeitig der Armutsbericht jedes Mal von der Regierung nochmal abgemildert wird, damit niemand irgendwie was sagen kann. Hier kriegst du die Arroganz richtig um die Ohren gehauen vom Herrn Böckermann. Aber irgendwie auch vom Ministerium, ne? Also wenn man sich die Publikationen durchguckt, da ist, ich will nichts gegen die Publikationen an sich sagen, aber jede fünfte oder so ist irgendwie so eine über Trans und so ein Zeug so, ne? Ich glaube, das wird ganz schön, das ist ein bisschen vielleicht zu viel im Verhältnis, ne? Es wird schon gehypt, auf jeden Fall. Ja, sozusagen. Zumindest geben sie dann die Gelder dafür raus, ne? Ja. Und wenn es über die Amadeo Antonio läuft, wenn du keine Förderung kriegst, probierst mal bei der Kade, die kann immer was klar machen. Der Danisch meinte, da habe ich letztens mal gelesen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung vielleicht von der SPD wäre auch. Ne? Who knows? U-Boot. Ja, so eine Art. Ja, die treiben sich ja, also die treiben sich auch häufig bei den Grünen rum. Und ja, Geld kriegen sie auf jeden Fall von der Regierung jetzt im Moment, an denen ja die Grünen noch nicht beteiligt sind eigentlich. Was ja auch lustig ist, ist, dass der Billen oder wie der heißt, der Staatssekretär aus dem Justizministerium ja von den Grünen ist. Das fand ich auch merkwürdig, weil die ja gar nicht in der Regierung sind. Das ist ja nicht Opposition. Ja, die Bande zwischen den Feministinnen ist parteiübergreifend. Also vielleicht Das kommt ist es auf jeden daher. Fall so, ja. Ja klar, Netzwerke schmieden. Ja, muss man Ja, ja schön Netzwerke schmiedeln. auch. Ja, genau. Gegen das Patriarchat. Was willst du sonst machen? Also ich glaube, die basteln sich jetzt hier so ein bisschen irgendwie, dass die mit dem modernen Bild, dass das alles so Hochgebildete sind und die anderen, das sind alles hier so die Normalos Deplorables. quasi. Mit so ein bisschen Ausnahmen bestätigen die Regeln drin, Ja, also. klar sind die hochgebildet. So hoch, dass keiner mehr drankommt. Ne? Und dann ist es irgendwann sinnlos. Ja. Das Das merken sie nur noch nicht so richtig. Aber ich finde das hier schon ganz schnell. Ich meine, was ich so bisher gesehen habe, du bist ja ganz schnell dabei. Aber viel Sinnvolles habe ich noch nicht so richtig gesehen. Jetzt haben sie Schulabbrecher hier. Konsequent, traditionell. Ja, nur ich meine, prinzipiell neigen natürlich auch einfache Gemüter eher dazu, sich so abzugrenzen oder so. Und von daher, ja, kann ja sein, dass es irgendwie eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass es weniger schlaue Leute oder so eher betrifft, aber das heißt noch nicht, dass das auch richtig ist. Viele attraktive männliche. Yay! Und damit meinen wir unsere drei Icons unten in der Ecke. Nee. Die Zuschauer gar nicht mehr sehen können, verdammt. Ja. Ja, ist aber lustig. Es gibt jetzt immer so dicken, dicke Goldbarren jetzt in unserem Stream. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Was finden Männer an Männern sympathisch? Es geht um Eigenschaften, die Männer attraktiv finden, an denen sie sich und ihr Mannsein orientieren und gesellschaftlich die Konturen dessen ziehen, was heute ein normatives Identitätselement von Männlichkeit ist. Das klingt ja mal gar nicht mal so schlecht. In diesen Informationen zu neuem Mann hatten sie das eigentlich nur ja über negatives Abgrenzen praktisch definiert. Also Männlichkeit definiert sich über Nicht-Weiblichkeit zum Beispiel oder so. Das ist ja hier schon ein bisschen. Hört sich für mich logisch an. Ja, ist im Prinzip auch nicht unlogisch, ne? Dann kommt dann aber dabei, dass man behauptet, das definiert sich auch über Nicht-Schwulsein oder so. Und dann bist du ganz schnell homophob, nur weil du Mann bist oder so. So einfach sind ja da manchmal die Ketten. Jede, ne? Die sich eindeutig biologisch und sozial als Mann identifizieren. Was ist, wenn ich manchmal Zweifel habe, ob ich nicht doch ein Kampfhubschrauber bin? Spaghetti-Monster. Diese Männer sehen sich keineswegs als weiche oder verweiblichte Männer, sondern begreifen neue Wege von Mannsein als bereichernde und zukunftsfähige Aspekte ihrer Persönlichkeit und Partnerschaft. Ist so ein kleines Bonbon. Das ist, wenn die Leute, die schon da sind in der Zukunft, die Älteren, die wissen, dass das nicht funktioniert und sind anderer Meinung, ne? Ja. Auf den vorderen Rangplätzen von Mordor stehen mit den höchsten Zustimmungen die Attribute, die sehr stark an Saurons Rollennorm vom Familienoberhaupt und Haupternährer erinnern. Die Familie gut versorgen, berufliche Kompetenz, mit technischen Geräten umgehen können, Durchsetzungsvermögen, Disziplin. Ach, fuck. Ja, das sind andere Eigenschaften als bei Frauen, wa? Hammer. Hätte ich völlig anders eingeschätzt. Gut, dass ich das auch von 3000 Leuten gelesen habe. Ja. Zärtlichkeit hat eine Prozentdifferenz von 22%. Gefühle zeigen 19%. Romantisch sein 17%. Und aber Arbeiten im Haushalt erledigen liegt kurz hinter romantisch sein bei der Prozentdifferenz. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das sollten wir nochmal von der Computerstimme vorlesen lassen. Zärtlichkeit, oh, Prozentdifferenz, ja, ja. 22% Gefühle zeigen. Wir können mal Kraftwerk anrufen und den Song rausmachen. Romantisch sein, Klammer auf, 17%, Klammer zu. Liebevolle Fürsorge für die Kinder, 12%. Wie berichtet man sowas? Das ist doch schön. Was finden Sie an Männern sympathisch? Die Familie gut versorgen. Von Frauen 60%, von Männern 58%. Noch jemand fragen? Machen wir den Deckel zu? Das ist gut, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Das ist der Hammer, oder? Ja. So viel zum Thema Perspektiven. Ja. Sexuelle Treue 38%. Ich fänd sexuelle Treue bei Frauen auch super. Konjunktiv. Klammer auf, lacht. Glaube, das ist das letzte Aufbäumen der sexuellen Treue. Gefühle anderer verstehen. Does not compute. Does not compute. Ja, und dann so tun, oh Gott, ja, weißt du, alle rennen sie in den Laden und kaufen sich hier 50 Shades of Grey, aber Härte finden nur 10% der Frauen gut. Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Ne? Eine schöne Atmosphäre schaffen. Oh, romantisch sein. Eine schöne Atmosphäre schaffen. Dann steht wieder alles mit Kitsch voll. Normative Geschlechterdifferenz. Ach, ja. Der Abstand von normativen Vorstellungen für Mann sein und Frau sein, ach du meine Güte. Ist da, wo es am weitesten jetzt auseinander geht, ja. Na, nur mit technischen Geräten umgehen können, das haben wir uns da nicht ausgesucht. Dass Frauen damit nicht so, also, oder haben wir die extra so, wir haben die extra so gebaut, ne? Ja, das ist die, das ist halt die Konstruktion. Wo ist denn Geld anderer Leute ausgeben? Das war gar nicht auf der Liste, oder? Nee, irgendwie nicht. Die vielleicht Gefühle verstehen auch. Männliche oder weibliche Kleidung tragen. Okay. Oh. Ich krieg gleich wieder meinen österreichischen Anfall. Durchatmen. Der Lifestyle-Macho ist wieder da. Der Lifestyle-Macho, ja. Der postmodern flexible Mann. Ich kann in dem Fall nur noch mal auf diesen Artikel von, wie hieß sie, Helen Plugrose verweisen. French intellectuals ruined the How French intellectuals ruined the West. Lest den bitte und dann wisst ihr, was der postmodern flexible Mann noch alles über uns bringen wird. Ja, jetzt guckt euch das noch mal an. Ich meine, diese Gruppen, die sie da aufgemacht haben, die sind ja auch ganz schön willkürlich, ne? Also. Ja, ich glaube, die denken schon, dass da irgendwas dahinter steht, aber also. Aber ist denn der Lifestyle? Ja, auch der Lehrer der Familie ist ja auch aussagestark, sag mal. Sorry. Ist Lifestyle-Macho vielleicht so ein bisschen euphemistisch? Und meinen die damit die vielen Leute, die in Gruppen vor irgendwelchen Sportwetten rumstehen? Warum ist denn Lifestyle-Macho, da, zu dem seinem Selbstverständnis muss doch eigentlich auch gehören, dass er der Familienhaupternährer ist, oder? Nee, ich glaube, das ist eher so der Sportwagen-Typ oder so, ne? Sportwagen ohne Kinder-Typ oder so. Oh, okay. Nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, siehst du, ist halt relativ willkürlich gemacht, ne? Kannst du dir rein denken, weil das so lustig bist, beziehungsweise müsste man vielleicht nochmal nachlesen, aber das ist ja irgendwie dann, wenn man das nochmal nachliest, wie es gemeint war, dann überrascht man sich ja wieder, ne? Ja, hier ist nochmal ein bisschen was dazu. Okay. Der ganzheitliche, komplette Mann. Was ist das? Der Homo sapiens superior oder was? Was ist mit dem? Ganzheitlich hört sich an wie quantengeheilt oder anders. 10 Meter über dem Boden schwebt, ne? Homöopathisch. Ja, eben. Der homöopathisch komplette Mann. Der magisch komplette Mann. Der Globulist. Der weiche, flexibel, sich verändernde Mann. Ja, was verändert er denn? Bestimmte Männer identifizieren sich mit Männlichkeit anderer Männer und grenzen sich von bestimmten anderen Verständnissen und Ausdrucksformen von Männlichkeit graduell mehr oder weniger ab. Hilfe, wo sind wir? Menschen leben und sind Individuen. Ist das ein Traum oder bin ich im Irrenhaus? Ja, das erinnert mich auch wieder an diesen anderen Dings. Das gemeint ist so ein bisschen, dass man sich von den Losern abgrenzt oder so. Mhm. Dass man irgendwie als Ja, oder auf Hartz IV Leute schimpfen oder sowas. Ne? Für die soziale Konstruktion von Männlichkeit ist elementar, ob und wie groß der Abstand zwischen Mannsein und Frausein gesehen und hergestellt wird. Das meinte ich. Hm. Kinder. Dabei ist es doch modern, ein bisschen Weiblichkeit zu haben. Und umgekehrt. Oh, da ist wieder Mengenlehre. So sieht schon aus wie ein Haufen Mett oder so. Unterdurchschnittlich, durchschnittlich und überdurchschnittlich. Wo die Unterdurchschnittlichen hinkommen, günstiger Vorteil. Alter. Die Expeditiven. Das ist auch, es gibt am Ende nochmal eine Erklärung der einzelnen Gruppen, die sollten wir uns auf jeden Fall auch noch antun. Aber die Expeditiven, das sind so die Hipster. Die Pathfinders, ne? Moment mal. Bei, was ist, wonach ist das jetzt sortiert? Sind das jetzt die Expeditiven oder was? Traditioneller Haupternährer der Familie. Nee, das ist traditioneller Haupternährer der Familie, okay. Mit anderen konkurrieren ist keine sympathische Eigenschaft. Na ja, gut, damit meint man dann wahrscheinlich immer den Gegner. Risikofreude kommt gar nicht an. Bei beiden. Lustig rüber oder so. Okay. Dieses Männerleitbild gibt es in relevanter Zahl bei Männern aller Altersgruppen. Na, super. Der Lifestyle, Majo. Was Gutsherrenmanier? Ja, in Gruppendiskussionen, Einzelinterviews mit diesen Männern zeigte sich die ganze Bandbreite dieses Typs. Am unteren Rand der Gesellschaft, sag mal. Ja, das erinnert mich. Das passt alles zu dem Arsch, Wippermann da. Das passt genau zu dem Penner da, wie er da in der Sendung aufgetreten ist. Das ist auch so ätzend damals. Ah, nee. Der überlegene, harte, unabhängige Mann, Lifestyle, Macho. Ich krieg die Krise. Sowas lässt sich Gina Manuela da verkaufen, ey. So ein Bullshit. Gina Manuela. Aber ja. Ja, hegemoniale Männlichkeit also war nach dem alten... Nochmal hoch, bitte. Da stand was von Queer Studies. Da. Das hegemoniale Ding, das war nach der alten Theorie auf jeden Fall der Obermeck, nachdem sie alle streben angeblich. Völlig unakzeptabel und überflüssig sind für diese Männer kritische Diskurse zu Feminismus und Postfeminismus, zur Konstruktion oder Dekonstruktion von sozialem Geschlecht, zu Heteronormativität oder Queerstyle. Vielleicht bin ich doch ein Lifestyle-Mann. Zu Intersexualität oder Transsexualität. Unnötig stören sind teuer, gehören ausgemerzt. Wo kann ich unterschreiben für die Männer mit dieser normativen Geschlechteridentität sind das biologische und das soziale Geschlecht identisch. Ja, das sind dann die sagen, komm nicht mit so einem Zeug hier, mit Gender habe ich keinen Bock drauf, ne? Ja, und zu denen sagen sie dann, es ist ein Lifestyle, so wie die sonst Leute sagen, so ja, Homosexualität ist nur ein Lifestyle. Es gibt Grund zu der Annahme, dass diese Weltanschauung in ihrer Konsequenz tief verwurzelt ist in weiten Teilen der Bevölkerung. Das darf man nicht unterschlagen. Wir müssen es mit Stumpf und Stiel ausrotten. Gibt es da Grund zu der Annahme? In ihrer Konsequenz. Geprägt durch Bildung und Milieuzugehörigkeit. Deplorables. Ach du Scheiße, ihr seid so ekelhaft, Eliten. Weil um die geht's hier. Der Typ ist ein typischer Vertreter. Der Deutschland, im Deutschlandfunk hat das jemand sehr schön ausgedrückt, da sprechen wir auch am Sonntag drüber. Der hat gesagt, es gibt eine Sprachwaschmaschine der Eliten. Und genau das ist hier gerade der Schleudergang von der Sprachwaschmaschine der Eliten, der Bericht. Ja, ich finde das hier jetzt überhaupt nicht so wirklich aussagekräftig. So, man kann sich das halt angucken, wer glaubt, wie Männer auszusehen haben, aber zum Diskutieren. Der weiche, flexible, sich verändernde Mann. Ja, natürlich nur bei den Coolen gibt es den so richtig. Bei den Expedierenden und bei den Performern und so gibt es nicht bei irgendwie. Den Plebs, der irgendwie arbeiten muss, damit er irgendwo dran bleibt, was zu fressen hat. Die haben keine Zeit für soziale Experimente im Alltag. Gott, wie mich dieses Schaubild anwidert. Der ganzheitliche, komplette Mann. Ah. Diese aus dem Mainstream ausbrechenden und Rollenstereotype aufbrechende Orientierung haben derzeit relativ wenige Männer. Sie finden sich überwiegend im Milieu der Postmateriellen sowie der Expeditiven, sprich Hipster und deren Eltern. Oh, der muss natürlich ein Gespür für Menschen haben, flexibel sein, auf Balance achten, arbeiten im Haushalt und beruflicher Erfolg. Das liest sich so billig, als hätte es. Ja, wo ist denn jetzt hier die Abteilung Mütterlichkeit und so bei den Frauen? Die gibt es nicht mehr, das Oh. ist weg, gibt es nicht mehr. Ist nicht mehr sympathisch. Weg Oh. Du expeditiert. brauchst heute Gespür für Menschen. Flexibel sein, auf Balance Balance achten, hier konsumiere, gehorche. noch Schwebebalken oder was? Ja, das ist, wenn du den Leuten den Kopf mit Holzwolle vollstopfst. Da passiert nichts. Und das ist momentan unsere Bildung. Ja, ich habe mich gerade so ganz kurz gefragt, ob das wohl irgendwie sozusagen der Wissensstand der Leute ist, wenn man auf die trifft und mit denen argumentieren will oder so. Die haben mit solchen Sachen kommen hier. Hier, Bestimmt. da, Moment, Moment, Moment. Nicht weiter. So, das ist hier nämlich jetzt der traditionelle Mann, der an ja, Rollen glaubt, die durch Biologie kommen und so weiter und so fort. Aber der ist natürlich ein Verlierer. Ja. Also schon im Namen, der resistente am Status quo festhaltende moderne Mann ist nicht, der ist natürlich nicht offensiv, sondern defensiv. Und zieht sich zurück und hat Angst vorm Lifestyle-Macho und so weiter und so fort. Also weiter dieses so, das sind echt nur die ganz armen Würste, die irgendwie. Und natürlich finden die sich halt eher in der Unterschicht. Und die glauben auch noch, sie seien modern, weltoffen und so. Also so blöd sind die. Ja, spätestens hier hört es dann wirklich komplett auf. Was kennt ihr die Leute, die dann irgendwie am Rande der Gesellschaft sind, haben dann auch noch Privilegien, wa? Ne, zum Beispiel Gender Mainstreaming, Frauen in Führungspositionen und so, das macht uns alles so schrecklich Angst, ja. Dass wir eine defensive, hegemoniale Männlichkeit entwickeln, die sich als hartnäckig verharrend erweist. Sagte. Wie du letztens schon jemand gesagt, ob Cem Özdemir jemals Loriot gesehen hat. Hartnäckig verharrend. Ja. Oh. Ja, hegemonieller Männlichkeit wird ja gerne mal gleichgesetzt mit Patriarchat und das wird ja gerne mal gleichgesetzt mit Kapitalismus, ne? Und guck, die sind natürlich benachteiligt und Hedonisten. Wer hätte es gedacht? Und die ganzen coolen Leute sind das alles natürlich eher nicht. Also dann nur durchschnittlich. Das ist aber doch auch wieder völliger Blödsinn. Also, ich würde mich jetzt bei vielen Sachen, die so oben stehen, über die Einstellung, würde ich mich wiederfinden. Aber hier das gibt mich überhaupt nicht wieder. Ja, ziemlich willkürliches Sammelsurium von Wörtern irgendwie. Vergleich der Erwartungen von Frauen und Männern. Na, das haben wir doch vorhin schon gelöst. Frauen wollen alle den weichen, sich flexiblen, sich verändernden Mann, ganz sicher. Oder den ganzheitlichen, ganz sicher. Und komisch, dass die meisten Leute irgendwie eher diese defensive, hegemoniale Männlichkeit, also jemanden, der durchaus versteht, dass Gleichberechtigung im Alltag eine wünschenswerte Sache ist, der aber auch versteht, dass das nicht immer geht und dass das mit irgendwie der Säge gleich zu machen, was nicht gleich ist, eine schwachsinnige Idee ist. Frauen wollen solche Männer, na herzlichen Glückwunsch, da hätte man kaum drauf kommen können, oder? Das sind nämlich die, die im Zweifelsfall Kinder versorgen können. Wippermann. Ja, mit genug Religion, da wird das sich schon ändern. Hä? Mehr als ein Drittel der Männer und Frauen sehen sich als modern und stellen ihre Geschlechteridentität als Mann bzw. als Frau nicht zur Disposition. Wie auch. Ein wirkmächtiges Rollenbild ist der Familienernährer, das nicht mehr nur in traditionellen Milieus verankert ist, sondern auch in modernen, jungen Milieus und Generationen. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Mehr als jeder vierte Mann orientiert sich latent oder manifest krude oder feinsinnig an der Vorstellung, ein echter, richtiger Mann sei Frauen überlegen. Oh. Ja, schon komisch, wenn du mal zurückgehst auf den Absatz, den wir vorhin hatten, wo du den nur angesprochen hast. Welchen? Den der Master angesprochen hatte. Ja, noch ein höher, glaube ich. Eine Seite noch. Das hat er angesprochen. Noch weiter hoch? Ja, ich glaube, nee. Oh, weiß ich nicht. Hey, sorry. Vergiss es. Du beschleifst dein Macho. Lass mich hier rumscrollen. Für nichts. Ja. Ich glaube, hier fehlt noch nur 6. Vielleicht kann man es aus den Buchstaben konstruieren. Leitbilder von Mann sein. Befürworter einer aktiv-offensiven Gleichstellung für die distanzierte Akzeptanz. Das ist auch geil. 41% der Resistenten am Status quo festhalten, modernen Männer sind einfach Leute, die es null interessiert. Die sagen, ja, ist gut, aber gehen wir jetzt nicht auf den Sack. Ah. Fazit. Ja, das ist das Fazit. Ja, ist alles super und das ist alles Fortschritt der Gleichstellungsidee sowie der politischen Gleichstellungsarbeit. Die darf man nicht vergessen. Ne? Aber, und dann könnte man jetzt Antje Schrupp einblenden. Wir kriegen den Hals nicht voll. Das darf nicht davon ablenken. Das Maß ist nicht, was wir verdienen, sondern was wir wollen. Ja. Genau, das ist der Maßstab für Feminismus. Ja. Gleichberechtigung wollen wir sowieso. Ja. Gelöst und aufgehoben wird diese Paradoxie von Ihnen dadurch, dass der Begriff Gleichstellung mit Inhalten und Kriterien gefüllt wird, die der eigentlichen Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsidee fundamental entgegenstehen. Ach was, hatte ich nicht vorhin schon mal gesagt, dass die Leute darunter was ganz anderes verstehen als ihr neuen Elfenbeinturm? Und man muss halt auch dazu sagen, jeder von diesen Lifestyle-Machos hat eine Mutter. Jeder von den beratungsresistenten Festhaltern am Status quo hat eine Mutter. Warum hat die denn ihre Arbeit so schlecht gemacht? Warum hat die dem denn nicht gesagt, dass das alles böse ist? Dass er mittwochsabends nicht zum Patriarchat treffen darf? Sonst gibt es Hausarrest. Oh. Und wir fahren offensichtlich ein Programm von Gegenmoderne und Anti-Gleichstellung. Ja. Denn die im Grundgesetz verankerte Verfassungsnorm der Gleichberechtigung und deren Umsetzung ist Gleichstellung. anzugreifen, erscheint wenig opportun. Also hier wird sogar nochmal richtig in die Vollen gegangen und behauptet Gleichberechtigung. Aktive Gleichberechtigung wäre eigentlich Gleichstellung. Das geht nicht davon. Ja, so sehen die das. Ja. Ja, allgemein ist das mit der sprachlichen Verwirrung oder wie man sagen, dass sie das so vielleicht auf die Schulter nehmen, was die Sachen so bedeuten. Ja, auch ein totales Ärgernis, ne? Nee, das ist kein Ärgernis, das ist ein Machtinstrument. Braucht man nicht diffus und beliebig machen. Ich würde sagen, der ist schon lange diffus und beliebig. Okay, was wird jetzt gefordert? Ja, aber wenn die Männer doch unter Gleichstellung was anderes verstehen und da was anderes reininterpretieren als ihr und ihr sagt dann, die wollen aber unsere Gleichstellung. Lügt ihr mich dann nicht einfach ganz frech an? Nur mal so eine Frage, Herr Wippermann, liebes Delta-Institut. So, und dann kommen wir hier nochmal zu den Untersuchungsgrundlagen, also 1551 Männer und der Rest waren Fälle offensichtlich. Ich weiß jetzt nicht, ob Bärenfälle oder Tigerfälle. Ja, und dann wird hier noch erklärt, wie das, ich kenne mich mit Statistik nicht aus und wer Statistiker ist, kann ja hier das Video anhalten und das nochmal lesen. Aber danach kommt gleich noch die Erklärung für die einzelnen Milieus und die finde ich wirklich klasse. Also zumindest den Unterschied zwischen manchen, wie da gesungen wird und wie auf der anderen Seite gesagt wird. Zwischen narrative Einzelinterviews. Naja, das ist halt die andere Studie, die wir am Anfang mal erwähnt haben, die von 2007. Dann kommt das Delta-Milieu-Modell. Vorsicht, Delta-Milieu-Modell. Man kann das auf deren Webseite auch kaufen, irgendwie für 5.000 Euro für die eigene Broschüre. Also diese sozialen Milieus ist nichts Neues eigentlich, ne? Das kann man also sozial. Ja, aber es ist trotzdem von denen geschützt, von dem Sinus-Institut erfunden und das darfst du nur benutzen, wenn du ihnen eine Lizenzgebühr bezahlst. Wie gesagt, ich halte Ach, vieles. Für den Wursthaufen oder was? Ich halte super. Vieles von dem, was der Kasper hier macht, halte ich dafür ein Chill, um dieses Ding zu promoten. Damit verdienen die wirklich Geld. Wenn das jede Stiftung kaufen muss, von hier bis Berlin. Mhm. Ja, aber gehen wir weiter runter, da kommen dann die Erklärungen der einzelnen naja, Klassen. Im Prinzip hast du ja hier auch so quasi, wie, in welchem Bereich sich diese Kreise halt bewegen. Ne? Mhm. Also das ist ja quasi hier so, hier nach hier wird es progressiver, ne? Nach da wird es konservativer. Ja, aber auch komisch irgendwie, weil wie Widerstand, Aufbruch, Emanzipation ist irgendwie weniger progressiv als das Selbstmanagement. Nee. Das kann doch irgendwie auch nicht funktionieren. Hm. Flexibilität, Mobilität, das kommt auf der Seite natürlich halt auch einfach dann mit den Jobs. Das sind alles Binsenweisheiten. Oh ja, voll. Das steht, kann ich auch nicht so richtig lesen. A1, A2, was sind das für Dinger? Steht denn da noch dran? Komm mal her. Chris, kannst du mal sagen? Ja, für mich ist es auch ein bisschen zu klein. Okay. A1, Unterordnung, Pflicht, Akzeptanz, Selbstkontrolle, Festhalten. A2, Einordnung, konservative Modernisierung, Wandel akzeptieren. B1, Lebensstandard, Statusbesitz, Teilhabe, kennen, können, ankommen, Geltung und Genuss. B2, Aufklärung, Emanzipation, Aufbruch, Widerstand, ganzheitlich leben, sein und verändern. Also irgendwie ideologisch, ja? C1, Flexibilität, Mobilität, Optionalität, Erfolgspragmatismus, Machen und Erleben. Management von C2, Management von Grenzen, Synthesen, Synästhesien, pragmatischer Idealismus, Grenzen überschreiten. Das ist Alpha, Beta, Gamma. Das ist expeditiv. Synästhesie. Okay, danke. Auch hier Konservative will gleich so das klassische deutsche Bildungsbürgertum. Konservative Kulturkritik, humanistisch geprägte Pflichtauffassung und Verantwortungsethik, gepflegte Umgangsformen, klare Vorstellungen vom richtigen Leben und Auftreten sowie von einer guten und richtigen Gesellschaft. Ist ja schrecklich. Ja, es ist ja eigentlich keine Wertung. Dann hier, es ist halt eine Einteilung von Menschen in diese Bereiche, deswegen ja auch Milieus. Also. Ich finde es zutiefst zynisch, das so einzuteilen. Also, ich finde es fragwürdig, sag mal so. Vor allem halt jetzt, in den Beschreibungen kommen halt ganz verschiedene Bewertungen. Also jetzt, wie gesagt, hier die Konservativen kommen für mich vom Hören nicht so richtig gut weg. Und dann das selbstbewusste Establishment, Erfolgsethik, Machbarkeitsdenken, ja, Stolz, Leistung, steht da oben nichts von. Willst du mir sagen, dass Konservative nicht für Leistung sind, zum Beispiel? Ja. Also, das ist meiner Meinung nach ist das ja, hat ja Mammon eben schon gesagt, Propaganda. Wischiwaschi auch. Die aufgeklärte nach 68er, konstruktiv kritisch, anspruchsvoll, das war wieder positiv eigentlich, würde ich sagen. Widerstand gegen modernistische Alltagsideologien. Super. Uiuiui, Feivel schreit im Schlafzimmer rum. Ich gehe mal gerade nach ihm gucken. Ihr könnt euch mal. Ja, wie gesagt, am besten finde ich eigentlich den Unterschied zwischen Expeditive und den am Ende den Benachteiligten. Also hier die unkonventionelle kreative Avantgarde. Dramatisch, individualistisch, mental und geografisch mobil, stets auf der Suche nach neuen Grenzen, bla bla bla bla. Hohe Investitionsbereitschaft, hohe Kompromisslosigkeit. Ja. Super. Psychopathen auf Deutsch. Ja, und dann kommt irgendwann unten kommen mal dann die Abgehängten und die siehst du praktisch, wenn du das liest, siehst du die vom Hartz-IV-Center stehen. Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht. Ordnungsliebende. Starke Zukunftsängste und Ressentiments. Anschluss halten an die Ausstattungsstandards der breiten Mitte als Kompensationsversuch sozialer Benachteiligung. Guck, die armen Leute kaufen sich auch Handys. Ja, stimmt schon. Warum beschäftigt man sich nicht mit diesen sozialen Nachteilen, ne? Kurz hier. Teils offensiv-delegative Grundhaltung, Rückzug ins eigene soziale Umfeld. Ja, wenn du kein Geld hast, ist doof. Ne? Ja. Da kannst du ganz schlecht aus dem eigenen sozialen Umfeld raus. Kannst du nicht immer ins Stadion Dienstag? Stadtpark ist am Samstag. Stadtpark, mehr läuft nicht. Das kannst du machen. Ne? Ja. Leben in Hier und Jetzt, Verweigerung von Konventionen, Verhaltenserwartung der Leistungsgesellschaft, das sind die Skater und die Hip-Hopper und so. Weibel, ich bin ja gleich fertig. Na, ich gucke jetzt mal nach ihm, bin kurz weg. Ich will was zu trinken. Ja, wir sind ja auch schon am Ende angelangt. Was hätten wir jetzt auch Tschüss sagen können, einfach. Ja. Schnell, würde ich auch sagen, es ist auch schon zu Ende, ja. So machen wir Professor bisschen. Dr. Carsten Pippermann. Ja. Also. War doch toll, oder? Ja, sicher, ist in Ordnung, ne? Also, das Pamphlet ist natürlich grausam. Ich hatte mir letztens aber auch schon mal den Bildungsbericht, den Gleichstellungsbericht angeguckt. Ein bisschen. Da sind auch ganz schöne Dinger drin. Den neuen jetzt, drin. Oder wie? Den von Witzorek oder welchen? Nun, Konsorten, ja, genau. Ist der schon draußen? Ja, das gibt dann immer dieses, wie heißt das denn, einen Kommentar dazu oder so. Und das ist halt lang genug. Also. Okay. Die Datensammlung ist dann, keine Ahnung wie groß, aber der Kommentar reicht schon. Ne? Ist ja alles zusammengefasst, wie sie es bewerten eben. Ne? Ja, diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt, meine Damen und Herren. Mache ich auch nicht. Ja. Ich poste dir mal gerade einen Link beim Twitter rein, da kannst, könntest du noch mal kurz zwei zeigen. So. Das ist nämlich die Seite, wo du das Modell kaufen kannst. Und es waren, wie ich habe mich doch richtig erinnert, das kostet 5000 Cash auf der Hand. Für das Basispaket. Moment, ich muss das noch wieder einblenden für unsere Zuschauer. So, jetzt. Das sieht aus wie eine Zeichnung von so einem archäologischen Höhlenfund irgendwie. In Höhle B haben wir die Gebeine eines alten Mannes gefunden. Er gaukelt so eine Art Dreidimensionalität vor, wa? Mhm. Also, was der Große gemacht hat, war aber schöner. Ja, so ein paar Hunde machen dir am Straßenrand ja. Auch ein Sinusmilieu. Ihn rein oder raus. Das eine ist die Leber, das andere die Milz. Ja. Und Sinus ist irgendwie gekauft worden von Integral. Die sitzen in Wien mit der Zentrale. How much ist das? Hm? How much ist das? Das Basispaket 5000. Ja. Das Basishandbuch nochmal 2200 für den unternehmensinternen Gebrauch. Also hinterhergeschmissen. Und das Lebenswelten-Handbuch kostet dann auch nochmal 2200. Lebenswelten, das nehme ich alleine, glaube ich. Oh Mann, ey, ist ja hardcore. Ja, darin beschreiben sie wahrscheinlich dann genau halt diese Bereiche, weil das wird halt im Marketing wird das ganz viel benutzt. Um halt irgendwie. Wie wohnen die Milieus? Einstellungen zu Mode und Kleidung. Ich hätte jetzt angenommen, dass er nur einen Kunden hat und um keine weiteren Kunden zu haben, hat er den so einen Preis so hochgesetzt oder so. Nee, das ist ja für solche Sachen durchaus normal. Ja, wenn das sehr umfangreich ist, auf jeden Fall, klar. Das Ding ist halt so die Standardvermessung halt, wonach sich diese ganzen Zielgruppenanalysen und so ein Kram da irgendwie richten. Aber warum ist das die Standardvermessung, wenn die so komisch ideologisch besetzt ist? Ja, keine Ahnung, also der Typ hat das auf jeden Fall ganz schön negativ dargestellt teilweise, ja, aber... Ja, also diese Trennung muss es da jetzt nicht unbedingt geben, so krass, wie er das jetzt da irgendwie gemeint hat. Obwohl das ja auch einer ist, der da arbeitet, also keine Ahnung. Ja, das Lustige ist ja, wie gesagt, ich schicke dir nochmal hier von seiner Webseite den Link. Da heißen die Dinger nämlich dann auf einmal Delta-Milieus. Was ich da irgendwie nämlich auch nicht ganz verstehe, warum... Und die sind auch registered. Und es ist genau dasselbe. Also der Text ist derselbe auch. Der Text ist derselbe wie bei ihm jetzt. Ja, aber es sind die gleichen Gruppen wie bei den Sinusmilieus, oder? Und es ist das gleiche Diagramm wie bei den Sinusmilieus. Warum vertreibt der gleiche Typ das unter zwei Namen? Ich verstehe das nicht. Die einen für seine kommerzielle Geschichte und die andere, um hintenrum noch vom Staat abzukassieren. Das könnte sein, oder er verkauft das eine nach Österreich, das andere nach Deutschland oder so. Delta-Institut für Sozial- Aber da kann man ja sehen, dass das nichts zu sagen hat, ne? Delta oder Sinus, dass es gar keine Bedeutung hat. Nö. Das war eigentlich nur der Name von dem Institut, was das früher gemacht hat, ja. Ach ja, genau, deswegen auch ein Copyright-Zeichen dahinter. Ja gut, keine Ahnung. Aber wie gesagt, für mich, ich glaube, der will einfach nur hier seine Handbücher verkaufen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag. Alles klar, vielen Dank nochmal. Ja, immer gerne. Magst du nochmal deinen Kanal kurz bewerben? Amon. Ja, ja, genau. Mein Kanal, der Mammon-Magazin. Kommt vorbei. Klickt euch rein. Ich mache jetzt keine genauere Werbung. Ja, den findet ihr schon. Immer den Goldbarren nach. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, ist der Stapel Goldbarren unter unserem Weltraumaffen-Logo. Macht's gut, Kinder. Tschüss. Ciao, Leute.